Krieg. Ja, schönen guten Abend, kann ich ja schon fast sagen, auch von mir aus. Ich weiß nicht, ob es an der Diskussion eben lag. Ich möchte anfangen mit zwei Abgrenzungen innerlicher Art. Auch wenn ich eben schon gemerkt habe, dass sozusagen der Fraktionisierungswunsch hier nicht so stark ausgeprägt ist, weil ich es ganz vorteilhaft und positiv finde. Dankeschön. Ich habe in der Veranstaltungsankündigung den Satz gelesen und die Einleitung eben ging ja in die gleiche Richtung. Der zentrale Zusammenhang einer funktionierenden Übergangsgesellschaft wird wohl eine widersprüchliche Kombination von mikroökonomischen Marktstrukturen mit makroökonomischen Planelementen sein müssen. Das stand in der Kongressankündigung und die internationalen Unternehmen auch dahin. Das will ich schon mal vorweg sagen, die Argumente kommen später hinterher, für völlig falsch und für politisch fatal. Um mit den Abgrenzungen weiterzumachen, und jetzt Abgrenzung gegenüber Renate Dillmann eben, ich würde es eigentlich auch so einschätzen, dass man zu der Frage, wie kommt man denn eigentlich auf so eine Idee, oder wie sind die Realsozialisten auf so eine Idee gekommen, schon noch ein bisschen Butter bei die Fische packen muss. Und sozusagen etwas empirischer werden bei der Frage, warum hat sich denn der Realsozialismus so entwickelt, wie er sich entwickelt hat? Nun ist es eigentlich nicht mein Thema, deshalb wirklich nur als Name-Dropping, was ich sonst gar nicht mag. Bei der Frage, was wollten denn beispielsweise die Bolschewiki vor 1917 oder auch noch in dieser Phase, ich sag mal, bis 1919, 1920, da findet man schon Elemente, die, würde ich sagen, das wäre vielleicht auch noch diskutierbar, einen eindeutig emanzipativen Gehalt haben. Nicht nur bei Leuten wie Bucharin, zu der Zeit noch Linker in der Parteiführung, oder Preobrashenski, sondern auch wenn man Lenin liest, was er zur Einführung der neuen ökonomischen Politik sagt. Dann sagt er, das ist nichts weniger als das, was wir zielmäßig wollen. Das ist ein Rückschritt, das ist eine Niederlage. Das geht völlig in die falsche Richtung, aber wir können nicht anders. Und die schon erwähnten Preobrashenski und Bucharin in ihrem ABC des Kommunismus sagen, was sie unter Kommunismus verstehen. Was meinen sie damit? Keine Preise, keine Waren, keine Werte. Und was ich alles völlig richtig finde. Und da ist ja schon die Frage, wie sind die denn dann dahin gekommen? Das ist deshalb auch, finde ich, eine politisch-praktische Frage. Und eigentlich sind das hauptsächlich die, also ich war zwar auch mal Historiker, aber würde mich nicht primär als so einen sehen, sind eigentlich die wichtigen Fragen, die politisch-praktischen, insofern, als dass, wir haben eben schon mal über die schlechten Ausgangsbedingungen geredet, wenn man davon ausgeht, dass auch nach einer hoffentlich eintretenden nächsten Revolution die Ausgangsbedingungen nur unwesentlich besser sein werden, warum, dazu könnte ich noch einiges sagen, man natürlich irgendwie die Frage stellen muss, wie kommt man denn von dann vielleicht auch nicht grünen Ausgangsbedingungen zu etwas besseren Resultaten? Das ist ja eine politisch-praktische Frage. Warum das sogar heute schon eine politisch-praktische ist, da komme ich dann am Ende nochmal drauf. Ich soll ja heute referieren zu ökonomischen Hebeln im Sozialismus und will da natürlich nur kursorisch angehalten, nur 30 Minuten zu referieren, will da zu zwei Phasen was sagen, die sich in wichtigen Punkten unterscheiden, die aber auch große Gemeinsamkeiten haben, nämlich einmal die neue ökonomische Politik in der Sowjetunion und das neue ökonomische System unter Ulbricht, das stellvertretend stehen kann für ähnliche, aber meiner Einschätzung nach nicht ganz so weitgehende Reformversuche in der Tschechoslowakei, in der Sowjetunion und so. Und will danach allerdings auch noch was zu politischen Konsequenzen sagen. Zum neuen ökonomischen System. Also was da, glaube ich, kennzeichnend ist, und ich setze mal voraus, dass so die groben Abfolgen ungefähr bekannt sind, von daher hat das schon so ein bisschen zitierenden Charakter, was ich hier mache. Dieser eben schon erwähnte Kriegskommunismus klappte ja tatsächlich nicht. Über die Bedingungen kann man sich austauschen, aber dass sie dafür miserabel waren, da nehme ich mal an, wird hier weitgehend Einigkeit bestehen. Trotzdem hat im Herbst 1920 der 8. Rätekongress, der war damals noch von Linken dominiert, erstmal noch eine Ausweitung des im engeren Sinne planwirtschaftlichen Wirtschaftssystems beschlossen. Zum Beispiel haben wir beschlossen, einen staatlichen Aussaatplan für die Landwirtschaft umzusetzen. Wobei sich aber relativ schnell herausgestellt hat, wir hatten zu der Zeit ungefähr 18 Millionen bäuerliche Betriebe, natürlich auch als Resultat einer bewussten politischen Entscheidung, nämlich den Bauern kleine Parzellen zuzuteilen, dass ein Großteil dieser bäuerlichen Betriebe sich den staatlichen Aussaatplan relativ schnell sonst wo vorbeigehen ließ. Auch durchaus nicht einfach nur aus Blödheit oder Unwissenheit oder sowas, sondern durchaus auf Interessen basiert. Wie gesagt, ich zitiere die Situation mehr so ran. Brennstoffmangel, es gab Hungersnöte, es gab zu dieser Zeit noch im weiteren Sinne feindliche Truppen im Land, zunehmend Streiks, Aufstand, egal wie man den jetzt im Detail politisch bewerten will. Ich will das jetzt nicht sozusagen alles unter Gegnerschaft abbuchen, aber erstmal aus der Perspektive der Führung gehört das in diese Reihe. Aufstand in Kronstadt, also sozusagen eine Verkörperung der inneren Widersprüche dieser Zeit. Und feindliche Armeen im Land hieß auch, diese Versorgung der Roten Armee, die notwendig war, wir haben ja eben eher so sehr kurz über die Folgen so einer Kriegssituation geredet, die Versorgung der Roten Armee nach militärischen Maßstäben und auch militärisch geplant, auch ja unter Federführung eines Linken sozusagen, also Trotzki, diese Versorgung der Roten Armee hat auch nochmal dazu beigetragen, dass beispielsweise Einrichtungen, die es ja gab, wie diese unabhängigen Betriebskomitees, die eigentlich eine wichtige Aufgabe im Plansystem übernehmen sollten, dass die innerhalb weniger Jahre quasi entmachtet wurden. Also innerhalb weniger Jahre heißt von 17 bis 19, ist nicht sehr viel. Der 10. Parteitag, das war im März 21, hat dann eine Konsequenz gezogen, die tatsächlich diesen Rückschritt ausmachte, den ich eben von Lenin ranzitiert habe, nämlich die sogenannte neue ökonomische Politik. Wenn man die mit einer Überschrift versehen wollte, könnte man sagen, Restituierung kapitalistischer Elemente im sozialistischen Staat. Und ich sage bewusst kapitalistische Elemente, nicht marktwirtschaftlicher, weil das bedeutete, das staatliche Getreidemonopol wurde aufgehoben, stoffliche Ablieferungspflichten wurden durch eine Geldsteuer ersetzt. Voraussetzung dafür war natürlich, dass man den bäuerlichen Betrieben erlaubte, tatsächlich mit ihren Produkten mehr oder weniger selbstständig Handel zu treiben. Kleinere und mittlere Industriebetriebe durften wieder privatisiert werden, es durften auch wieder Leute abhängig beschäftigt werden. Teilweise wurden sogar die ehemaligen Eigentümer, die man als Experten rückgewinnen wollte, sofern sie überlebt hatten und nicht emigriert waren, wieder in ihre privatwirtschaftlichen Funktionen eingesetzt. Und das Ziel war, das ökonomische Eigeninteresse dieser Leute einzubinden für Prosperität der Revolution. Und wenn man so will, hat man hier schon ein Grundprinzip ökonomischer Hebel, dass man nämlich eine Situation schafft, in der das Eigeninteresse ökonomischer Subjekte dazu führen soll, dass ich davon überhaupt nichts halte, habe ich schon gesagt, deshalb habe ich versucht, das erstmal halbwegs neutral zu zitieren, dieses Eigeninteresse dazu führen soll, dass der Planwirtschaft förderlich von den Einzelnen und denen und dann auch nachgeordnet den Kollektiven förderlich gehandelt wird. Und man muss erstmal konstatieren, dass kurzfristig diese Maßnahmen auch Erfolg hatten. Zumindest die Wirtschaftssektoren, also die Schwerindustrie, Energiesektor und so weiter, verblieb beide unter der zentralen Kontrolle. Die haben auch mehr oder weniger gleichzeitig mit der Anfang der neuen ökonomischen Politik eine zentrale Planbehörde überhaupt erstmal gegründet. Das heißt also, dass es so eine Doppelstrategie sein sollte, die sich jetzt nicht vollständig auf eine Restituierung der Marktwirtschaft einlassen wollten, das muss vielleicht auch nochmal gesagt werden. die Produktionsbereiche, die der neuen ökonomischen Politik unterlagen, also diese Sektoren der Landwirtschaft und die Kleinindustrie, erreichten 1924 wieder 90% des Vorkriegsstandes, also was das Produktionsniveau angeht. Und bis 1925, 26 im Dreh hat man auch eine, wenn auch immer durch Krisentendenzen unterbrochene, Erholung der Landwirtschaft geschafft. Aber schon in dieser Zeit kann man feststellen, dass ausgerechnet der staatlich gelenkte Sektor der schweren Großindustrie eklatant zurückblieb. Und das führte zu einem Grundproblem, das die nächsten Jahre die Sowjetökonomie kennzeichnen sollte. Und das ist auch kein Zufall, dass ausgerechnet der staatlich gelenkte Sektor zurückblieb. Ähm, 1927 kam es zum ersten Mal wieder zu einem ganz starken Getreidemangel, zumindest Mangel des auf dem offiziellen Markt gehandelten Getreides. Gleichzeitig konnte man feststellen, dass die größeren Bauern, insbesondere die, die Maschinen besaßen, aufgrund ihrer sozialen Stellung auch politisch zunehmend Einfluss auf die Dörfer gewannen. Die Industrieproduktion, also vor allem des staatlich gelenkten Sektors, reichte gleichzeitig immer noch nicht aus, um die Nachfragen der Bauern nach Industriewaren zu befriedigen. Das führte wiederum dazu, dass es sich für die Bauern nicht lohnte, Getreide auf den Markt zu bringen, weil sie sozusagen für ihre Erlöse nur begrenzt was kaufen konnten. Und es wurde klar, es musste sich etwas ändern. Getreide wurde wieder knapper und für das Getreide, das auf dem Markt gehandelt wurde, stiegen die Preise eklatant, während gleichzeitig der Konsumform der Arbeiterklasse nicht entsprechend nachkam. Wie sollten dann die Bolschewiki reagieren? Die Linke war zu der Zeit, also 27, schon mehr oder weniger kaltgestellt. Ich spare mir jetzt, weil ich hier so gerade mich schön aufstütze, immer Anführungszeichen in die Luft zu malen, das würde ich zu verzeihen. Die Rechte, die sogenannte, also der inzwischen zum NÖPler gewandelte Bukharin und andere, wollten eine Ausweitung der neuen ökonomischen Politik, das heißt mit weiteren marktwirtschaftlichen Reformen dem begegnen. Und Stalin hat theoretisch vielleicht so eine Art Mittelposition, praktisch dann aber eine sehr extreme Position vertreten, nämlich zu sagen, nee, man muss es administrativ lösen, erstmal mit Anordnung, als die nicht befolgt wurden, mit nackter Gewalt. Was ich so viel erstmal zur neuen ökonomischen Politik, natürlich ein sehr kursorischer Durchlauf. Im Vergleich dazu, was ich mit beiden dann will, zum Anschluss. Im Vergleich dazu ein neues ökonomisches System. Man hat da natürlich, also wenn man, ich springe jetzt also in die späten 50er Jahre der DDR, aber man könnte das auch auf andere RGW-Staaten ausdehnen. Man hat dazu in gewisser Weise eine andere Situation. Also zum einen ist in der Sowjetunion zu der Zeit die realsozialistische Herrschaft wirklich etabliert. Nun schon mehrere Jahrzehnte alt, die Sowjetunion ist Siegernation. Gleichzeitig gibt es aber auch Ähnlichkeiten. Zum einen den stofflichen Mangel. Der ist gerade, was Mitteleuropa angeht, natürlich immer noch und auch was Teile der Sowjetunion angeht, wesentlich durch den Zweiten Weltkrieg bedingt und insbesondere durch die Regionen, in denen die deutsche Armee gewütet hat. Was vielleicht auch eine gewisse Ähnlichkeit ist, ist, dass sich die realsozialistischen Parteien in einer Minderheitenposition ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber sahen, vielleicht sogar noch stärker, als das in der Sowjetunion der 20er Jahre der Fall war. Denn die mitteleuropäischen Bevölkerungen waren ja zu dieser realsozialistischen Herrschaft jetzt nicht durch den freien Akt einer revolutionären Erhebung oder sowas gekommen, sondern schlicht durch eine militärische Besetzung. Und das hat natürlich Auswirkungen dann auf die Möglichkeiten und Grenzen einer Ausgestaltung einer wie auch immer gearteten sozialistischen Herrschaft. Und ich glaube deshalb schon, dass man gewisse Gemeinsamkeiten, auch gewisse Grundprobleme parallel feststellen kann zwischen diesen beiden Phasen. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wenn man sich jetzt mal die DDR anguckt, gab es einige ökonomische Probleme. Die Zuwächse in der Landwirtschaft blieben stark hinter dem Plan zurück. Gleichzeitig stieg auch zu dieser Zeit schon die Verschuldung im kapitalistischen Ausland. Man hatte sogar den Effekt, dass Grundnahrungsmittel wie Butter wieder rationiert werden mussten, sodass in Teilbereichen Anfang der 60er die Versorgungslage schlechter war als Mitte der 50er, wo die noch massiv mit Kriegsschäden zu kämpfen hat, beziehungsweise mit Folgen von Reparationen, Demontagen und so weiter. Das heißt, eigentlich hatte man geglaubt, diese Phase schon überwunden zu haben, dann ging das Ganze massiv wieder den Bach runter. Erstmal hat man da versucht, verschiedene, man war ja in dieser Zeit, also unter Stalin, die haben zwar diese Tickets, Preis, Geld, Gewinn beibehalten, meine These wäre aber, die ich jetzt in der kurzen Zeit nicht belegen kann, dass die eher emblematischen oder vielleicht eher herrschaftstechnischen Charakter hatten. Also Geld im strengen Sinne hat, würde ich sagen, in der stalinischen Planung keine wesentliche Rolle gespielt, sondern war eigentlich ein anderer Ausdruck für Gütermengen. Einfach weil die Preise administrativ festgelegt waren. Wenn es dir nichts ausmacht, ich möchte mein Foto ungern auf irgendeiner Website sehen. Denn ist auch dafür nicht gedacht. Zuerst mal hat man so darauf reagiert, dass verschiedene systemimmanente Reformen versucht wurden. Khrushchev hat auch ganz interessante Geschichten, hat versucht, die Planung zu dezentralisieren, was so nicht geklappt hat. Das hat zu ganz starken Verwerfungen, zu Interessensgegensätzen zwischen regionalen Einheiten und der zentralen Planbehörde geführt. Wenn man so will, für mich ist Reform erstmal ein neutraler Begriff, kein positiver, ist auch die Zwangskollektivierung der DDR so ein Versuch, systemimmanent mit diesen Problemen umzugehen. Was erstens dazu geführt hat, dass zu Abertausenden die Landbevölkerung im kapitalistischen Westen floh. Also in den ersten Jahren war das auch erstmal ein totaler Fehlschlag. Dann erschien 1962 im September in der Pravda ein Artikel eines Ökonomen namens Liebermann. Der hat den programmatischen Titel gehabt, Plan, Gewinn, Prämie und war tatsächlich ein totales Novum. Der hat an der Bekleidungsindustrie Defizite, und das war schon Novum genug, der bisherigen Planpraxis ausgearbeitet und hat als Konsequenz gezogen, das, was gemacht werden solle, sei, die Betriebe über ökonomische Hebel dazu zu bringen, unabhängig von Plandirektiven, das zu tun, was dem Gesamtzusammenhang nützlich sei. Vielleicht gleich mal, um den Unterschied nochmal deutlich zu machen. Ich habe ja vorhin gesagt, neue ökonomische Politik ist sozusagen die Restituierung kapitalistischer Elemente, teilweise auch was personelle Kontinuitäten angeht. Die Revolution war noch nicht so lange her. Das hier ist jetzt insofern anders, als dass man versucht, Marktelemente in die Planökonomie, die aber nach wie vor vollständig unter Oberhoheit der Planbehörden bzw. der Partei bleibt, Marktelemente in die Planökonomie zu integrieren. Wenn da gesagt wird, was wir brauchen, ist ein ökonomisches Eigeninteresse, dann steckt da zweierlei drin. Zum einen natürlich ein Befund bezogen darauf, was denn bisher in der zentralen Planung der Fall war. Das wurde so nie ausgesprochen, aber es ist dem vorausgesetzt, dass das ja so nicht, also dass zumindest keine Interessensidentität zu geben scheint zwischen denen, die da in den Betrieben ökonomisch agieren und der zentralen Planbehörde. Wie hat sich das ausgewirkt? Das hat sich zum Beispiel so gezeigt, dass in Planverhandlungen, das ist ein Problem, das auch dann unter Honecker noch bestand, dass in Planverhandlungen jeweils, wenn es um die Frage ging, was habt ihr denn für Kapazitäten, die Plankapazitäten viel zu niedrig angesetzt wurden. Und was habt ihr denn für einen Bedarf? Der Bedarf viel zu hoch angesetzt wurde. Warum? Naja, ich meine, gut, unter Stalin war das noch ein bisschen, wie soll ich sagen, vehementer. Da konnte es auch schon mal sein, dass ein Betriebs- oder Kombinatsleiter vom Leben zum Tode befördert wurde, wenn er die Planvorgaben nicht erreichte. Später war das dann eher auf der Ebene von Belobigung, Bestrafung, Rückversetzung so. Aber immerhin, trotzdem wurde da ja ein Interesse geschaffen, auf Seiten der Betriebsleitung und der mittleren Führungskader, dass man den Plan erreichen solle. Wenn es nun aber so ist, dass das Ganze unter der Voraussetzung von Mangel vor sich geht, dann ist diese Planerreichung immer prekär. Das heißt, es ist sozusagen naheliegend, dass die Führungskader in den Betrieben mogeln, sowohl bei dem, was sie zur Verfügung haben, als auch bei dem, was sie zu leisten in der Lage sind. Wenn das aber so ist, dann ist natürlich eine Gesamterhebung darüber, was kann denn eigentlich produziert werden, wie könnte das unter Umständen verteilt werden, objektiv gar nicht möglich. Bürgerliche Theoretiker drehen das so um, dass die dann sagen, naja, da sieht man doch mal, es gibt im Sozialismus ein Informationsdefizit. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, also sozusagen so 21. Jahrhundert Sozialisten, die dann sagen, jetzt haben wir ja das Internet und jetzt ging das ja alles viel schneller. Ich glaube, dass diese ganze Frage geht am Problem vorbei. Wenn es diesen Interessensgegensatz gibt, da gibt es auch nach wie vor die Unmöglichkeit einer, diesen Interessensgegensatz, diese Beziehung bitte ich im Geiste zu unterstreichen, dann gibt es nach wie vor die Unmöglichkeit einer tatsächlich kohärenten stofflichen Planung. Und insofern ist das kein technisches Problem, sondern ein politisches Problem. Auf dieser Grundlage des Eigeninteresses sollten die Betriebe über eigene Mittel verfügen. Die sollten selbstständig Austauschbeziehungen eingehen können, also sozialistischen Betriebe untereinander. Die Prämien, also das, was sozusagen über den normalen Lohn den Leuten gezahlt wird, hinaus gezahlt wird, und vor allen Dingen die Investitionen, sollten nicht mehr aus staatlichen Mitteln einfach per Gießkanne von der zentralen Planbehörde verteilt werden, sondern sich aus dem Gewinn der Einzelbetriebe ergeben. Was setzt das voraus? Das setzt voraus, dass die Preise, die ja in der zentralen Planwirtschaft vorher schlicht nach Maßgabe politischer Lenkung festgelegt wurden, dass diese Preise tatsächlich eine Auskunft darüber geben, was der gesellschaftliche Aufwand des Produzierten ist. Das ist ja, also ich muss die Marx'schen Termini voraussetzen, aber das ist ja sozusagen das, was im Kapital als gesellschaftlich notwendige Arbeit oder abstrakt gesellschaftlich notwendige Arbeit bestimmt ist. Nun kann man für diejenigen, die das Kapital gelesen haben, kurz in sich gehen und fragen, naja, wie hat man sich denn das vorzustellen, wenn so etwas wissenschaftlich geplant werden soll? Ich hatte mal Gelegenheit, mit dem letzten Planungschef der DDR zu reden, mit Gerhard Schürer, der gesagt hat, na wieso, wir haben uns, also, er hat schon Wein getrunken, ich weiß nicht, ob er das, aber vor allen Dingen war natürlich die DDR schon nicht mehr da. Wir haben die Weltmarktpreise genommen und haben sozusagen von da aus zurückgerechnet. Das ist natürlich ein Trick. Also ich meine, das kann klappen, weil auf dem Weltmarkt gibt es ja Preise, richtige Preise. Nur ist das natürlich damit der wissenschaftlichen Bestimmung erstens nicht weit her und zweitens haben diese Preise einen großen Nachteil. Die geben nämlich, wie im Kapitalismus üblich, gar nicht den gesellschaftlichen Aufwand wieder, sondern die geben sozusagen in die Preise, die die gesellschaftlichen Kosten einem Kapitalismus. Und was da nicht eingeht, steht auch bei Marx, ist die unbezahlte Arbeit. Also die Arbeit, die Mehrwert produziert. Solange der Arbeiter mehr arbeitet und nicht mehr kriegt, ist es dem Kapitalisten, freut er sich, es macht sozusagen den zählbaren Aufwand ja gerade nicht größer. So, wenn ich also sage, ich nehme diese Weltmarktpreise als Maßstab für das, was ich sozusagen im Sozialismus als wissenschaftlich bestimmten Wert der eigenen Produktion auffasse, dann habe ich genau diesen Maßstab drin und da schwenke ich jetzt sozusagen kurz auf das, also auf die Linie, an die Renate Dillmann eben referiert hat. Ja, dann habe ich in der Tat einen Maßstab, der bedeutet Kostensenkung, Ausdehnung der unbezahlten Arbeit, Raubbau an Bauten, an Gesundheit der Arbeiterklasse und. Genau das, was sich im Realsozialismus dann auch massiv gezeigt hat. Im letzten Drittel der 60er Jahre wurde den Betrieben im neuen ökonomischen System sogar erlaubt, durch Export ihrer Produkte selbstständig Devisen einzunehmen. Das musste dann noch genehmigt werden, musste zum Teil abgeführt werden. Das würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu erklären. Ein Kernproblem, zwei Kernprobleme, kommt noch mehr. Ein Kernproblem ist, dass natürlich diese Möglichkeit nur ganz bestimmte Betriebe hatten. Das hängt von der Branche ab, das hängt auch davon ab, welche Austauschbeziehungen die vorher verhandelt haben. Es gab ja keine freien Preise. Das heißt, hat ein Betrieb es geschafft, besonders gute Preise für seine Produkte auszuhandeln, das hing auch zum Teil von persönlichen Beziehungen ab, konnte daraus resultieren, ein Überschuss, der laut Dekret ja anzeigen sollte, eine tatsächlich besonders effektive oder effiziente Produktion im Sozialismus, die es aber, also selbst nach, also nach kapitalistischen Maßstäben, aber auch nach realsozialistischen überhaupt nicht gewesen sein muss. Ein eklatantes Beispiel dafür wäre zum Beispiel der ölverarbeitende Sektor der DDR. Jetzt kann man sich fragen, wieso haben die einen ölverarbeitenden Sektor gehabt? Ich meine, die Ölfelder der DDR waren relativ überschaubar. Naja, das lag an Austauschbeziehungen, die wir mit der Sowjetunion ausgehandelt hatten. Die waren mal zeitweise relativ günstig. Das lag daran, dass da Durchschnittspreise über mehrere Jahre gebildet wurde. Also konnten die in der DDR günstiges Erdöl beziehen, verarbeiten und auf dem Weltmarkt zu einem Preis verkaufen, der sozusagen so, also einerseits niedrig war, sodass sie konkurrenzfähig waren, andererseits aber den niedrigen RGW-Preis zur Grundlage hatten und deshalb einen Gewinn ergaben. Das hat natürlich mit Produktivkraftentwicklung relativ wenig zu tun. War Anlass von jahrelangem Streit mit der Sowjetunion, die dann irgendwann auch tatsächlich durchsetzte, dass diese Erdölpreise angehoben werden, also die Inner-RGW-Preise, was dazu geführte, dass sofort die Rentabilität dieses erdölverarbeitenden Sektors massiv nachließ. Ein weiteres Problem, das dem zugrunde liegt, man wollte natürlich einerseits, dass die Preise realen gesellschaftlichen Aufwand anzeigen, andererseits wollte man natürlich nicht jetzt naturwüchsig sich die Branchen entwickeln lassen. Wenn man sich das vorstellt, ich habe eben gesagt, Investitionen sollten aus dem Gewinn der Betriebe erwirtschaftet werden. Na, jetzt hat man so eine erdölverarbeitende Industrie und die machen relativ viel Gewinn. Heißt das dann auch, dass die erdölverarbeitende Industrie besonders ausgebaut werden soll? Wenn gleichzeitig vielleicht Gummihandschuhe fehlen. Gummihandschuhe ist jetzt kein Witz, sondern es gibt wirklich ein schönes Zitat von Erich Honecker im Zuge des AIDS-Schutzes. Hatten die beschlossen, ich glaube der Gesundheitsminister, dass die Ärzte alle und die Zahnärzte auch Gummihandschuhe tragen müssen und haben dann festgestellt, sie produzieren gar nicht genug, um alle Ärzte damit auszustatten. So, nun macht aber die Gummihandschuhherstellung leider keinen Gewinn. Aber die erdölverarbeitende Industrie, die aber vielleicht andere Kunststoffe herstellt, welche Produktion wird denn ausgeweitet? Die, die den Gewinn macht oder die, deren Produkte man braucht? Es ist schon ein Indiz dafür, dass die Kombination von Markt- und Planelementen meiner Ansicht nach sozusagen der größte Unsinn ist, auf den man als Kommunist wirklich kommen kann. Was daraus politisch, ich meine, mit aller Vorsicht, da könnte dann ja auch rauskommen, man sollte das mit dem Sozialismus besser sein lassen. Das müsste man dann im Anschluss nochmal prüfen. Aber zumindest diese Kombination überzeugt mich erstmal nicht. Gleichzeitig sollten die Preise deshalb eine Lenkungsfunktion haben. Das heißt, sie sollten nicht nur Anzeigen gesellschaftlichen Aufwandes sein, sondern gleichzeitig durch die festsetzende Preisbehörde genutzt werden, um Investitionen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das ist aber natürlich etwas, was sich widerspricht. Das heißt, einerseits wurden Preise so festgesetzt, dass Branchen, die als besonders entwicklungswürdig angesehen wurden, zum Teil auch mit gutem Grund, bessere Abschlüsse realisieren konnten. Damit zeichnen die Preise aber zugleich nicht mehr den gesellschaftlichen Aufwand an, also selbst, also in großen Klammern, weil das ja ohnehin eine problematische Größe war. Schlug man sich aber auf die Seite der sozusagen der wissenschaftlichen Wertbestimmung in Anführungszeichen, dann fiel die Belenkungswirkung wieder weg. Als Folge, ich habe die Preisreform, ich habe sie mal gezählt, ich habe die Zahl aber leider jetzt nicht mehr gefunden, jagte wirklich eine Preisreform die andere. Probleme und deshalb, das muss man immer, ich habe ja den Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass Ulbricht eigentlich so ein bisschen Renaissance erlebt hat in den letzten Jahren. Also er war ja mal wirklich in der DDR unter Honecker persona non grata. Mittlerweile egal, ob man Sarah Wagenknecht liest oder sowas. Allein wegen dieser Kiste wird gesagt, dass Ulbricht doch eigentlich vielleicht ganz knorke war. Und vergessen wird dabei, dass es nicht so war, dass der jetzt, das habe ich in vielen Darstellungen gelesen, dass der vielleicht ein bisschen zu sehr aufgewogt hat der Sowjetführung gegenüber und deshalb haben die ihn einfach abgesägt, obwohl er so erfolgreich war. Das scheint mir, vorsichtig gesagt, eine etwas verkürzte Darstellung. Sondern man hat Ende der 60er und Anfang der 70er eine extrem disproportionale Entwicklung der DDR-Ökonomie gehabt. Also um ein Beispiel zu nennen, zwischen 66 und 70 verachtfachte sich das Volumen der Investitionskredite. Also der Kredite, die die, ich sage jetzt immer mal vereinfachten Betriebe, um sozusagen die Unterscheidung von Kombinatenseite wegzulassen. Also das sind die Kredite, die die Betriebe aufnehmen, um investieren zu können. So gleichzeitig hat sich aber die Investitionsgütermenge, die hergestellt wurde, überhaupt nicht verachtfacht. Die waren nämlich am Anfang dieser Phase schon knapp. Mit dem Erfolg, dass man entweder die Preise steigen lassen müsste, um sozusagen beide Größen aneinander anzupassen, oder, und das, der Weg wurde dann gewählt, dass man die Sachen aus dem kapitalistischen Westen importieren muss, natürlich mit dem Zwang, dann die entsprechenden Devisen zu erwirtschaften. Das heißt, da einen Maßstab reinzubringen, der des Erfolges auf dem kapitalistischen Weltmarkt, der überhaupt kein sozialistischer ist. Ich bin ein bisschen knapp in der Zeit, deshalb muss ich weitere Beispiele weglassen, aber das nur als Indiz dafür, dass es auch sozusagen innerhalb der DDR starke ökonomische Probleme gegeben hat, die dazu geführt haben, dass dieses neue ökonomische System, abgesehen von Randbereichen, also ganz spät in den 80ern, wurden dann versucht, wieder andere Sachen zu revitalisieren, aber erstmal unter dem frühen Honecker, sage ich jetzt mal, die Sachen aufgegeben wurden. Also es lag jetzt, glaube ich, nicht nur daran, dass Honecker der Meinung war, doch meine DDR-Bürger sollen alle subventionierte Schnittblumen und Westjeans haben und deshalb lenke ich jetzt die Investitionen alle in den Konsumgüterbereich. Also ganz so, also obwohl ich sonst selten was Gutes über Honecker sage, aber ganz so blöd war der vielleicht dann auch nicht. Sondern das war schon die Reaktion auf Probleme, die das neue ökonomische System mit sich gebracht hat und die in gewisser Weise erinnern an die Probleme, die neue ökonomische Politik in der Sowjetunion mit sich gebracht hat, was eben diese Disproportionen angeht. So, ich habe jetzt vor allen Dingen argumentiert gegen die Kombination von Marktelementen und Planelementen. Ich finde es schade, aber es ist nun mal so, deshalb muss ich noch mal darauf hinweisen. Es ist natürlich so, dass andererseits beide Phasen der marktwirtschaftlichen Reformversuche ihrerseits Reaktionen waren auf Probleme einer doch weitgehend stofflich orientierten Planung. Das war das, was du eben in deiner Wortmeldung nochmal angefragt hattest. Also die haben ja nicht die neue ökonomische Politik einfach so aus Jux und Dollerei angefangen, sondern weil das eine vielleicht falsche, aber immerhin doch Antwort auf ein reales ökonomisches Problem war. Ebenso das neue ökonomische System. Auch das haben die jetzt nicht, ich ironisiere es mal ein bisschen, ich bitte das zu verzeihen, deshalb angefangen, weil bei irgendeinem Marx-Lektüre-Kurs das schiefgelaufen war, sondern weil sie der Meinung waren, dass sie eine andere Möglichkeit der Effektivierung ihrer Produktion nicht sehen. Das heißt, wenn man, wie ich, der Meinung ist, es ist ein fataler Weg in die marktwirtschaftliche Reform, muss man natürlich gleichzeitig nachweisen können, oder mindestens starke Indizien dafür haben, dass die Planwirtschaft, die es vorher gab, die noch nicht marktwirtschaftlich reformierte, auch nicht das Gelbe vom Ei war, sozusagen diese stoffliche Planung noch Potenzial birgt, vorsichtig gesagt. Und, naja, ich versuche mal die Auflösung, also es ist vielleicht keines, es ist ein Problem bleibt, kurz zu fassen. Ich meine, dass man da eine, und jetzt wirklich streng genommen, eine Wechselbeziehung hat zwischen den hier schon mehrfach erwähnten schlechten historischen Ausgangsbedingungen, einer theoretischen Tradition, die ich vielleicht in Teilen anders einschätzen würde als Renate Dillmann, aber insgesamt schon auch sagen würde, da gibt es zumindest Stränge, die teilweise noch kommen aus der alten reichsdeutschen SPD, also Lassalle und diese Geschichten, und einer politischen Praxis, die im Wesentlichen auf Herrschaftssicherung ausgerichtet war, dass sich diese Elemente wechselseitig verstärken. Also mit wechselseitig meine ich, nun kann man sagen, wie kann denn ein Fehler die Ausgangsbedingungen verstärken? Also Ausgangsbedingungen in dem Sinne, dass die Ausgangsbedingungen waren Mangel und eine in weiten Teilen gegnerische Bevölkerung. Und dass bestimmte Elemente der Theorie beispielsweise die Bevölkerung in dieser mindestens skeptischen Haltung nur bestärken konnten oder zumindest der praktische Ausfluss dieser theoretischen Tradition. Angesichts der Zeit will ich nochmal kurz andeuten, was daraus denn meiner Ansicht nach politisch für Konsequenzen folgen. Ich habe ganz am Anfang schon mal gesagt, man darf nicht, also was kein Ausweg sein kann, das habe ich in anderen Kontexten so eher aus dem autonomen Umfeld oder so, aber auch vom Gegenstandpunkt dann schon gehört. Ist doch klar, also wenn man Mangel hat, dann kann Kommunismus nicht klappen. Und wenn man Leute hat, die Kommunismus nicht wollen, kann Kommunismus auch nicht klappen. Okay, habe ich mir dann gedacht, aber ist nicht der Kapitalismus gerade eine Gesellschaftsform, die dafür sorgt, A, dass Leute nicht reich und glückselig werden und stofflicher Reichtum gar nicht in der Form vorliegt, um sie reich und glückselig zu machen, und B, sorgt nicht die bürgerliche Gesellschaft gerade dafür, dass Leute, salopp gesagt, ein bisschen blöde, etwas konkreter gesagt, nationalistisch, sexistisch, autoritätsgläubig und was weiß ich nicht werden. Das heißt, wenn sozusagen das Vorhandensein von Überfluss und millionenfachen Edelkommunisten Voraussetzung für Kommunismus sein sollte, befürchte ich, dass diesem Projekt nicht viel Erfolg beschieden sein wird. Gleichzeitig konnte ich aber wenigstens andeuten, dass aber das Umgekehrte, eben der Mangel und die Gegnerschaft oder die Minderheitenrevolution, wirklich alles Falsche bestärkt haben in der Theorietradition, zumindest der Bolschewiki. Aber da gingen ja durchaus auch andere Traditionen ein, sodass man ja schon sagen muss, wie wäre denn eine zukünftige revolutionäre Bewegung dagegen gefeit? Und ich könnte es kurz machen und sagen, eine wirkliche Lösung habe ich nicht. Aber die Richtung müsste meiner Ansicht nach zumindest sein, und das ist, wenn ich das Programm richtig gelesen habe, etwas, was merkwürdig wenig vorkommt. Ich glaube, dass das keine Frage der Seminartätigkeit ist, sondern ich glaube, dass eine ganz zentrale, die ist, die erstmal unökonomisch klingt, aber die Organisierungsfrage. Und das heißt, also ich nehme jetzt mal ein bisschen so einen Oldschool-Ausdruck, die Bildung einer kommunistischen Partei. Also egal, wer jetzt nicht unbedingt gleich einen Schriftführer wählen oder so. Aber warum ist das so? Weil ich der Meinung bin, dass wenn man sich beispielsweise Informationsbeziehungen anguckt, wie sie für eine zentrale Planung notwendig sind, wenn man sich Entscheidungsprozesse anguckt, wenn man, wie ich, der Überzeugung ist, dass es auch im Kommunismus, und ich unterscheide ungern zwischen Übergangsgesellschaft und Kommunismus, allein schon deshalb, ich meine, ich gehöre ja noch nicht mal zu den Ältesten hier im Raum, aber trotzdem muss ich sagen, mich interessiert in erster Linie die historische Phase, die ich noch erlebe. Das heißt, wenn ich eine Revolution machen wollen würde oder machen könnte, dann hätte ich ein Interesse daran, dass die Übergangsgesellschaft schon so ist, dass ich sie Kommunismus nennen mag. Also ich bin, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Atheist bin, aber zumindest glaube ich nicht, dass ich im Jenseits belohnt werde. Das heißt, wenn das der Fall sein sollte, dann müsste schon die Übergangsgesellschaft so sein, dass ich sie ziemlich gut finde. Sonst hat das sozusagen für mich biologische Grenzen. Und ich meine, meinen Kindern wünsche ich auch noch alles Gute, aber irgendwo dann bei meinen Kindeskindern hört dann sozusagen meine Empathiefähigkeit auf. Das heißt, diese Unterscheidung finde ich nicht so wirklich überzeugend zwischen Übergangsgesellschaft und Kommunismus. Ich meine deshalb, dass es im Kommunismus auch so etwas wie Interessensgegensätze geben wird. Es gibt ja so Leute, die sagen, ja was denn, da gibt es doch Techniker. die entscheiden das alles. Das ist sehr nah an dem, was Realsozialisten so gesagt haben. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, wo kommt ein Kraftwerk hin, dann vermute ich mal, dass das nicht alleine eine Ingenieursfrage ist, sondern das hängt davon ab, was sagen die Leute, die daneben wohnen, was sagen die Leute, die da arbeiten sollen, müssen die weit fahren, müssen die wenig weit fahren, überhaupt auch die Frage, soll eigentlich mehr gearbeitet, also mehr hergestellt werden oder weniger gearbeitet. Das sind alles Sachen, die müssen politisch ausgehandelt werden. Und solche Aushandlungsprozesse kann man nicht am grünen Tisch entwerfen. Und die sind auch nur begrenzt durch sozusagen Satzungen abzusichern, sondern die müssen eingeübt werden. Das hat auch was mit Gewohnheit und so weichen Begriffen wie Vertrauen oder sowas zu tun. Und ich kann mir keinen Weg vorstellen, wie sozusagen von einer sozialistischen Szene, sage ich mal vorsichtig, die zur Hälfte aus Universitätsseminaren und zur anderen Hälfte aus klandestinen Sekten besteht, ein irgendwie organischer Weg zu einer freien Assoziation führen können sollte, die tatsächlich in der Lage ist, eine Gesellschaft zu lenken. Und insofern glaube ich, dass man sich, wenn man irgendwie an so einem Projekt wie Kommunismus festhalten will, man sich fragen muss, wie unter den widrigen Bedingungen der gegenwärtigen Gesellschaft eine wirklich auf lange Sicht ausgerichtete gesellschaftliche und mit Gesellschaft eigentlich weltgesellschaftliche Organisation möglich sein sollte. Ja, und das war's. Vielen Dank, Herr Haas. Noch ein kleiner Hinweis, wir zeigen